Kapitel 25. Nahrungsmittel und Medikamente. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht auf die Frage eingehen würde, wie wir uns am besten um den Tempel Gottes kümmern können. Damit meine ich natürlich nicht das Gebäude, in dem wir uns versammeln, um Gott Ensedu beten, sondern den Körper, in dem du und Gott leben. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und ihr nicht euer eigener seid? 1 Korinther 6, 19. Obwohl Gott uns einen Bund gegeben hat, in dem wir für die Krankheit tot sind, sind viele Christen noch lebendig für sie. Weiter oben haben wir uns mit den drei Hauptproblemen befasst, die Christen dazu bringen, sich vom Leben abzukoppeln und sich dem Tod anzuschließen. Erster, wir glauben, dass es möglich ist, krank zu sein. Zweiter, wir kontrollieren unser Gedankenleben nicht. Dritter, wir kümmern uns nicht um den Körper, den Gott uns gegeben hat. Wir haben schon viel über die Punkte 1 und 2 gesprochen, deshalb möchte ich nun etwas Zeit für Punkt 3 verwenden. Überall auf der Welt nehmen die Krankheiten zu, aber vor allem in Amerika kann man nicht leugnen, dass sich viele der Gesundheitsprobleme auf das zurückführen lassen, was wir unserem Körper zuführen. Das ist ein so großes Problem, dass ich angefangen habe, es anzusprechen. Leider gibt es nicht viele christliche Leiter, die darüber sprechen, da es ein heikles Thema ist. Aber wenn uns die Menschen wirklich am Herzen liegen, werden wir darüber sprechen, was sie brauchen, und nicht nur darüber, was sie hören wollen. Wenn du jemanden sterben siehst und du hättest die Lösung für ihn, würdest du sie ihm vorenthalten, nur weil du denkst, er würde sich über dich ärgern. Das Problem ist, dass es Millionen und Abermillionen von Menschen gibt, die mit Krankheiten und Gebrechen zu kämpfen haben, die sie sich in vielerlei Hinsicht selbst zuzuschreiben haben. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen keine Heilung von Gott brauchen, sondern dass sie das, was sie ihrem Körper antun, ändern müssen. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch über diese Dinge mit Dr. Mark Sherwood, einem meiner lieben Freunde. Er sagte mir, Gott habe uns in 1. Mose 19 gezeigt, was wir essen müssen. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere werden sich vor euch fürchten müssen, Landtiere, Vögel, Kriechtiere und Fische. Denn ich gebe sie in eure Hand. Von jetzt an dürft ihr neben den Pflanzen auch das Fleisch von all diesen Tieren essen, 1 Mose 9, 1-3. Dr. Sherwood erzählte mir, dass Noah nach der Flut, als die Arche auf dem Berg landete, die Arche verließ und genaue Anweisungen von Gott erhielt. Wir weisen in Bezug auf diese Anweisungen darauf hin, dass Gott Noah eindeutig die Autorität über die Geschöpfe der Erde, die Vögel des Himmels und die Pflanzen auf dem Boden gab, mit der klaren Vorgabe, dass er sie alle essen dürfte. Noah wurde weder dazu aufgefordert, Vegetarier zu sein, noch sollte er nur Fleisch essen. Ihm wurde einfach gesagt, er solle all diese Dinge essen, die Gott für ihn erschaffen hatte. Wenn wir überwiegend dieselben Gene haben wie Noah, als er diese Anweisungen erhielt, und wir wissen, dass Gott persönlich diese Gene für jeden von uns geschaffen hat, dann muss es sich um Lebensmittel handeln, die wir essen, um unseren Körper am Leben zu erhalten. Denkt daran, dass die Nahrung eine Art Anweisung mit Informationen ist, die in unseren Genen eine Antwort hervorrufen und so zum Ausdruck kommen. Diese Lebensmittel enthalten lebenswichtige Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine und Mineralien für eine optimale Körperfunktion. Ohne diese notwendigen Elemente ist unser Körper dazu verurteilt zu versuchen, in einer nährstoffarmen Umgebung zu überleben und zu funktionieren. Dr. Sherwood sagte weiter, dass etwa 90% der Krankheiten, mit denen sie in ihrer Klinik zu tun haben, direkt damit zusammenhängen, dass es Defizite in Bezug auf Ernährung, Bewegung, Schlaf und den Umgang mit Stress gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott alles, was unser Körper braucht, im Garten geschaffen und in die Erde gelegt hat. Unser Körper kam aus der Erde, also ist es nur logisch, dass auch das, was unser Körper braucht, aus der Erde kommt und nicht aus einem Labor. Ein Freund von mir erzählte mir kürzlich von einem gesundheitlichen Problem, das er in Afrika hatte. Er hatte sich eine Krankheit zugezogen, die seine Därme angriff. Die Ärzte konnten nichts dagegen tun und am Ende sollte er sich einen Teil seines Darms entfernen lassen und mit einem Stomabeutel leben. Anstatt sich operieren zu lassen, ging er jedoch zurück nach Belize, wo er arbeitete. Er sagte, er sei innerhalb kurzer Zeit geheilt worden, aber es war keine übernatürliche Heilung. Weißt du, was passiert ist? Er sagte mir, die reine Nahrung, die er in Belize zu sich nahm, habe seinen Körper wiederhergestellt. Ist das nicht erstaunlich? Es war nicht Gottes Plan, dass wir künstliche Konservierungsstoffe in unsere Lebensmittel geben und sie chemisch verändern. Nichts von dem, was mit unseren Lebensmitteln gemacht wird, dient unserem körperlichen Wohl. Es wird nur wegen finanzieller Vorteile auf Kosten unserer Gesundheit gemacht. Schau dir die Lebensmittel an, die die große Mehrheit der Amerikaner isst, sie sind stark verarbeitet und voller Chemikalien. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass das Risiko, an einer Kombination von chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten, die sogenannten Multimorbiditäten, zu leiden, umso höher ist, je mehr extrem verarbeitete Lebensmittel konsumiert werden. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind bequeme, lange haltbare, verzehrfertige, industriell hergestellte Lebensmittel mit beigefügten Zutaten oder Zusatzstoffen, zum Beispiel modifizierte Stärke, gehärtete Öle, die typischerweise in Schnellrestaurants oder in Supermärkten verkauft werden. Beispiele sind Softdrinks, süße oder herzhafte verpackte Snacks, verarbeitetes Fleisch, vorbereitete Tiefkühlkost oder haltbare Gerichte und vieles mehr. In Amerika haben die Lebensmittelhersteller die Verwendung von Rohrzucker abgeschafft und verwenden jetzt Mais-Sirup mit hohem Fructosegehalt. Das ist ein im Labor hergestellter Süßstoff, den dein Körper nicht erkennt. Weißt du, was er bewirkt? Mais-Sirup mit hohem Fructosegehalt trägt zu Diabetes, Entzündungen, hohen Triglyceriden, gesteigertem Appetit und nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung bei, von der inzwischen über 90 Millionen Amerikaner betroffen sind. Er kann sogar eine Fibrose oder eine sogenannte Zirrhose verursachen. Tatsächlich ist Zucker in unserer Ernährung heute die Hauptursache für Leberversagen und damit auch die Hauptursache für Lebertransplantationen. Hört sich das so an, als würde Satan den Körper der Menschen missbrauchen? Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Menschen zu mir gekommen sind und wollten, dass ich für sie bete, weil sie Typ 2 Diabetes haben. Ist dir klar, dass Typ 2 Diabetes ein selbstverschuldeter Langzeit-Selbstmord ist? Satan zwingt die Menschen nicht dazu, täglich mehrere Limonaden zu trinken und schreckliche Mengen an Zucker zu sich zu nehmen. Solche Krankheiten, wie Herzkrankheiten, Krebs, Typ 2 Diabetes, Entzündungen und viele andere, können direkt auf die Ernährung zurückgeführt werden, insbesondere auf den erhöhten Konsum von Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln. Vergleiche damit die Krankheiten, von denen die Menschen betroffen waren, bevor der Mensch Gottes Aufgabe der Nahrungsmittelerzeugung übernommen hat. Vergleiche auch das Buch von Dr. Henry Reid, Die geistlichen Ursachen von Diabetes, Glory World Medien 2023. Du wirst feststellen, dass es einen großen Zusammenhang zwischen den meisten heutigen Krankheiten und den vom Menschen geschaffenen Lebensmitteln gibt. Warum ist das so? Ist es möglich, dass wir der Liebe zum Geld erlaubt haben, von dem, was Gott geschaffen hat, zu dem zu wechseln, was wir selbst schaffen können? Die Leute haben mir sogar gesagt, es sei zu teuer, Bio-Lebensmittel zu essen. Glaube mir, ich verstehe das. Als wir uns entschlossen haben, auf qualitativ hochwertige Lebensmittel umzusteigen, sah ich, wie unsere Lebensmittelrechnung in die Höhe schoss. Aber weißt du was? Gott ist in der Lage, für uns zu sorgen. Christen tun sich das selbst an, und dann, nachdem sie sich eine Krankheit zugezogen haben, wollen sie ihre Autorität gegen den Teufel einsetzen. Was wir jedoch tun sollten, ist, unsere Autorität über unsere Begierden zu nutzen und uns selbst zu beherrschen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftheit, Verzicht. Zu den derartigen Dingen gibt es kein Gesetz. Die aber, die dem Messias Jesus gehören, haben die menschliche Natur hingerichtet am Kreuz mit den Leidenschaften und den Trieben, Galater 5, 22 bis 24. Gott hat uns einen unglaublich tollen Körper gegeben, in dem wir leben und funktionieren können, und wir haben die Verantwortung, uns um ihn zu kümmern. Er gehört nicht einmal uns, sondern Gott, wir sind nur die Verwalter des Körpers. Drei praktische Möglichkeiten, wie wir uns um diesen Körper kümmern können, sind angemessene Ernährung, Bewegung und Schlaf. Das sind drei Dinge, über die wir die absolute Kontrolle haben und die für die Gesundheit unseres Körpers absolut wichtig sind. Ich begebe mich jetzt schon auf heiliges Terrain, also lass uns weitermachen und aufs Ganze gehen. Lass uns über Fettleibigkeit sprechen. Kann man Fettleibigkeit auf den Teufel schieben? Ich weiß, dass es eine kleine Minderheit von Menschen gibt, die mit genetischen Problemen zu kämpfen haben, aber für die große Mehrheit ist Fettleibigkeit einfach das Ergebnis mangelnder Selbstbeherrschung. In Amerika wird Fettleibigkeit zu einem immer größeren Problem. Fettleibigkeit ist eine häufig vorkommende, ernste und kostspielige Krankheit. Schau dir die folgenden Statistiken des Center for Disease Control, Zentrum für Krankheitskontrolle, in den Vereinigten Staaten an. Die Fettleibigkeitsrate in den USA lag 2017 bei 41,9%, März 2020. Von 1999 2000 bis 2017 stieg die Fettleibigkeit in den USA von 30,5% auf 41,9%. Im gleichen Zeitraum stieg die Rate von schwerer Fettleibigkeit von 4,7% auf 9,2%, März 2020. Zu den durch Fettleibigkeit verursachten Krankheiten gehören Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Typ 2 Diabetes und bestimmt Krebsarten. Sie gehören zu den häufigsten Ursachen für einen vermeidbaren, vorzeitigen Tod. Die geschätzten jährlichen medizinischen Kosten der Fettleibigkeit in den Vereinigten Staaten beliefen sich im Jahr 2019 auf fast 173 Milliarden Dollar. In den letzten 10 Jahren wird es zunehmend zu einem Problem für Kinder. Fettleibigkeit im Kindesalter ist ein ernstes Problem in den Vereinigten Staaten, und das setzt Kinder und Jugendliche dem Risiko einer schlechten Gesundheit aus. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 19 Jahren lag die Fettleibigkeit im Zeitraum 2017 bis 2021 bei 19,7% und betraf etwa 14,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Bei Kindern führt Fettleibigkeit auch zu Atemproblemen, wie Asthma und Schlafapnoe, sowie zu Gelenkproblemen. Ich will niemanden verurteilen. Jeder hat seine Probleme, mit denen er sich auseinandersetzt und an denen er arbeitet. Einige sind sichtbar, andere nicht, also bin ich keineswegs kritisch. Was ich tue, ist, einfach die Wahrheit zu sagen. Wir erweisen uns einen Bärendienst, wenn wir über göttliche Gesundheit und die geistliche Seite der Dinge sprechen, aber nicht über die natürlichen Dinge, die wir tun sollten. Das ist nicht anders als im Bereich der Finanzen. Gott hat uns göttliche Verheißungen in Bezug auf Wohlstand gegeben, aber ich kann nicht ständig meine Kreditkarte für unnötige Dinge belasten und über meine Verhältnisse leben und dann den Teufel dafür verantwortlich machen, dass ich bis zum Hals in Schulden stecke. Warum sind Prediger bereit, über Schulden zu reden, aber nicht über Ernährung? Beides ist das Ergebnis mangelnder Selbstbeherrschung, aber nur eines führt dazu, dass die Menschen wütend werden und davonlaufen. Die Leute finden es in Ordnung, wenn du über ihr Geld sprichst, aber nicht über ihren Körper. Wir müssen die Verantwortung erkennen, die Gott uns für unseren Körper gegeben hat. Wir müssen bereit sein, Junkfoodie und die Limonaden wegzulassen, die keinen Nährwert haben und mit Chemikalien gefüllt sind, die man auch in Unkrautvernichtungsmitteln findet, und wir müssen anfangen, die Lebensmittel zu essen, die Gott für uns geschaffen hat. Glaube mir, ich weiß, dass es mehr Disziplin erfordert, sich biologisch zu ernähren, und dass es mehr Geld kostet. Aber warum kannst du nicht glauben, dass Gott dir das Geld dafür gibt? Ich garantiere dir, dass du weniger Geld ausgibst, wenn du dich gesund ernährst, als wenn du zum Arzt gehst und die ganzen verschreibungspflichtigen Medikamente nimmst, die sie dir verschreiben, um die Auswirkungen der verarbeiteten und giftigen Lebensmittel zu behandeln. Die traurige Realität ist, dass die Menschen es trotzdem weiter tun. Gerechte Menschen essen Junkfoodie, werden krank und gehen dann zum Arzt, um ernährungsbedingte Krankheiten zu behandeln, während sie Bibelstellen über Heilung zitieren. Leute, es kostet viel weniger, gesund zu sein, als krank zu sein. Wir haben nicht nur auf künstlich hergestellte Lebensmittel gesetzt, um uns zu ernähren, sondern auch auf im Labor hergestellte Medikamente, um uns zu heilen. Aber verschreibungspflichtige Medikamente heilen dein Problem nicht, sie verwalten es nur. Ist es möglich, dass wir auch in diesem Bereich Gold durch Messing ersetzt haben? Als Gott die Israeliten aus Ägypten und ihrer 430-jährigen Sklaverei her ausführte, stellte er ihnen eine neue Lebensweise vor, ein Leben im Bund mit ihm, in dem er ihr Versorger und Heiler war. Israel wusste nichts über Gott, alles, was die Israeliten kannten, waren die Wege Ägyptens, einschließlich ihrer Zauberei, des Okkulten, ihrer Götter und sogar ihrer Gesundheitsversorgung. Immer wieder warnte Gott sie davor, zu den Wegen Ägyptens zurückzukehren. Es ist interessant, dass Gott in der Bibel nicht ein einziges Mal Ärzte und Medikamente als Lösung für die Gesundheitsversorgung erwähnt. Das einzige Mal, dass jemand einen Arzt aufsucht, finden wir in 2. Chronik 16 über König Asa. Im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa schwer an den Füßen. Obwohl sein Leiden sehr ernst war, suchte er die Hilfe nicht bei Jahwe, sondern bei den Ärzten. Asa starb in seinem 41. Regierungsjahr, 2. Chronik 16, 12-13. Ich finde es merkwürdig, dass die Leute alles über König Asas Leben im Glauben und im Unglauben predigen, nur nicht diesen letzten Teil. Wenn du über König Asa liest, dann hat er zunächst auf Gott vertraut, dass er sie von den Äthiopiern, denen Asa zahlenmäßig weit unterlegen war, befreit. Aufgrund seines Vertrauens auf Gott errangen die Israeliten den Sieg über ihren Feind. Darüber wird gepredigt. Nachdem Asa die Äthiopier besiegt hatte, erlebte er finanzielle und zahlenmäßige Zuwächse. Als der nächste Feind kam und versuchte, die Israeliten zu besiegen, vertraute Asa nicht auf Gott, sondern schloss einen Vertrag mit einem seiner Feinde. Weil er nicht auf Gott vertraute, sondern auf seine Fähigkeiten, wurde Israel besiegt. Darüber wird auch gepredigt. Aber wenn es darum geht, dass Asa krank wurde und nicht auf Gott vertraute und stattdessen auf Ärzte vertraute und starb, predigt niemand darüber. Ich muss fragen, warum? Die Antwort ist einfach: Die Leute haben Angst, darüber zu reden, weil die moderne Medizin so tief in unserer Kultur verwurzelt ist, dass sie wütend werden und die Prediger Geld verlieren würden. Bevor ich weitermache, möchte ich noch Folgendes sagen: Ich bin sehr dankbar für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Ohne die Ärzte, Krankenschwestern, Rettungssanitäter und all jene, die auf allen Ebenen tätig sind, wären viele Menschen, darunter auch Christen, einen frühen Tod gestorben und zum Herrn gegangen. Das Problem dabei ist, dass wir auch nicht darüber sprechen, wie viele Menschen aufgrund unseres derzeitigen medizinischen Systems gestorben oder schwer verletzt worden sind. Man schätzt, dass in den Vereinigten Staaten jedes Jahr etwa 250.000 Menschen aufgrund von medizinischen Fehlern sterben und trotzdem behaupten Christen auf der ganzen Welt, Gott habe uns Ärzte gegeben. Wusstest du, dass ich schon immer Arzt werden wollte? Auf jeden Fall. Ich war schon immer fasziniert vom menschlichen Körper, den Gott geschaffen hat. Ich finde die Wissenschaft erstaunlich und ich liebe es, all die Dinge zu sehen, die die Technologie hervorbringt und wie sie den Menschen helfen kann, aber sie sollte nie ein Ersatz für Gott sein. Ich sage nicht, dass alle Medizin schlecht ist, aber täusche dich nicht und glaube nicht, dass sie dich heilt. Ich wage zu behaupten, dass sie in den meisten Fällen mehr schadet als nützt. Wenn Gott uns die Medizin gegeben hat, warum hat er sie dann nicht als Option in der Bibel erwähnt? Wir wissen, dass es auch damals schon gewisse Medikamente und Ärzte gab. Warum hat Jesus die Menschen nicht an Ärzte verwiesen? Wenn Gott uns Medikamente gegeben hat, warum wirken sie bei manchen Menschen und bei anderen nicht? Warum haben sie Nebenwirkungen? Warum beseitigen die meisten Medikamente nicht das Problem, anstatt es nur zu behandeln? Wenn Gott uns die moderne Medizin gegeben hat, warum brauchen Krankenhäuser dann eine Versicherung gegen Kunstfehler? Wir müssen alles annehmen, was Gott uns geistlich zur Verfügung gestellt hat, und gleichzeitig das tun, was physisch notwendig ist. Das bedeutet, dass wir unseren Glauben in die Tat umsetzen müssen. Wir müssen einen Lebensstil führen, in dem wir unser Gedankenleben kontrollieren, uns richtig ernähren und Sport treiben. Unser Körper wurde geschaffen, um sich zu bewegen, und die sitzende Lebensweise der Menschen in den Vereinigten Staaten trägt zu einer Vielzahl von Problemen bei. Zu wenig körperliche Aktivität kann zu Herzkrankheiten führen, auch bei Menschen, die keine anderen Risikofaktoren haben. Es kann auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, andere Risikofaktoren für Herzkrankheiten zu entwickeln, darunter Fettleibigkeit, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und Typ-2-Diabetes. Zu den Vorteilen regelmäßiger körperlicher Betätigung gehören ein besserer Schlaf, eine höhere Leistungsfähigkeit bei alltäglichen Aktivitäten, verbesserte kognitive Fähigkeiten, ein geringeres Demenzrisiko und eine bessere Gesundheit der Knochen und des Bewegungsapparats. Neue Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass körperliche Aktivität unserem Immunsystem helfen kann, unseren Körper vor Infektionen und Krankheiten zu schützen. Stell dir vor, wie viele Krankheiten und körperliche Probleme leicht geheilt werden könnten, wenn wir uns einfach um den Körper kümmern würden, den Gott uns gegeben hat. Zu viele Christen wollen ein Heilungsgebet für Krankheiten, die sie loswerden könnten, wenn sie sich einfach gesund ernähren und Sport treiben würden. Du kannst nicht zu Gott beten, dass er dich zum Essen oder zum Sport zwingt, dazu brauchst du die Selbstbeherrschung, die er dir als wiedergeborenes Kind Gottes gegeben hat. Wir müssen uns täglich dafür entscheiden, unseren Sinn nicht nur in Bezug auf die himmlischen Realitäten zu erneuern, sondern auch in Bezug auf Gottes Art und Weise, wie wir uns um seinen Tempel kümmern sollen. Wie mein Freund Dr. Sherwood sagt, ich sehe jeden Tag Heilungswunder. Das ist die Norm. Unsere Leute laufen gesund herum und haben eine hohe Lebensqualität. Warum ist das nicht die Norm unter Christen? Das ist in der Tat eine berechtigte Frage. Brauchen viele Christen vielleicht gar keine Heilung für ihre Krankheit, sondern nur eine Änderung ihres Lebensstils?